Ein Schiff kommt aus dem Bosporus und legt im Hafen an. Die Taue werden festgemacht, an Land gehen alle Mann. In diesem schönen Hafen ist keine Zeit zum Schlafen, weil jeder, was er will, erleben kann. In Odessa geht nie die Sonne unter. In Odessa wird man am Abend munter. In Odessa gibt's keine Sorgen mehr. Ja, in Odessa am Schwarzen Meer. Als ich ein junger Bursche war, da riss ich heimlich aus. Ich wollte endlich einmal in die weite Welt hinaus. Ich hab mir's vorgenommen und bin nicht weit gekommen. In einer Stadt nur halt ich's ewig aus. In Odessa geht nie die Sonne unter. In Odessa wird man am Abend munter. In Odessa gibt's keine Sorgen mehr. Ja, in Odessa am Schwarzen Meer. In Odessa geht nie die Sonne unter. In Odessa wird man am Abend munter. In Odessa gibt's keine Sorgen mehr. Ja, in Odessa am Schwarzen Meer.